dich so sehr, dass es weh tut. Deine Küsse sind Feuer, das beißt. Ich hasse es, wenn du dich entfernst. Ich wünsche mir, dass du immer zurückkommst. Leidenschaft ist alles, was ich habe. Deine Berührungen sind mein Gift. Ich schmelze, wenn du mich küsst. Ich vermisse dich jedes Mal, wenn du gehst. Liebe und Hass in der Luft. Ich wünsche mir, dass es nie aufhört. Leidenschaft, die mich verbrennen lässt. Ich kann nicht aufhören zu lieben. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht an dich denke. In deinen Augen sehe ich mein Ende. Ich verbrenne in diesem Spiel, wo die Liebe mein Flehen ist. Es gibt Nächte, in denen ich von dir träume. Du bist meine süße Strafe. Du verbrennst mich mit deinem Blick in dieser Liebe ohne Ruhe. Liebe und Hass in der Luft. Ich wünsche mir, dass es nie aufhört. Leidenschaft, die mich verbrennen lässt. Ich kann nicht aufhören zu lieben. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht an dich denke. In deinen Augen sehe ich mein Ende. Ich verbrenne in diesem Spiel, wo die Liebe mein Flehen ist. Es gibt Nächte, in denen ich von dir träume. Du bist meine süße Strafe. Du verbrennst mich mit deinem Blick in dieser Liebe ohne Ruhe. Liebe